dann erneut 50.000 Soldaten aus, die mit Insektiziden gezielt die Eiablageplätze und Larven der Moskitos bekämpfen. Danach soll es verstärkt Informationen an Schulen geben. Das war Julio Segador aus Brasilien und das war SWR 2 aktuell am Sonntag. Ich bin Marc Koch. Ihnen einen schönen Abend. Es ist 18.20 Uhr. SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Schalltot oder lebendig? So heißt das folgende Hörspiel von Hermann Bohlen. Der ist bekannt geworden mit schrägen und komisch skurrilen Stücken. Auch sein jüngstes Hörspiel setzt diese Linie fort. Es ist ein Blick hinter die Kulissen einer Hörspielproduktion. Was passiert jenseits der Studiotüren? Wie werden Hörspiele gemacht? Wie arbeitet ein Hörspielregisseur? Bohlen lädt Sie, die Hörerinnen und Hörer, ein, dabei zu sein in einer etwas chaotisch anmutenden Produktion mit dem Titel »Diese Ecke«. Ein seltsamer Text, der da aufgenommen werden soll. Nicht nur die dafür engagierten Schauspieler stellen sich Fragen. Was normalerweise unhörbar bleibt, die Proben, die Anweisungen an die Sprecher, die verborgenen Gedanken von Regie und Mitwirkenden, das Geplänkel vor und hinter den schallisolierenden Scheiben des Studios, all das wird hier laut. Ein Hörspiel über das Hörspiel machen. Zugegeben zugespitzt, ein Spaß. Und dennoch keine völlig losgelöste Fantasie. Die Protagonisten des Spiels, der Regisseur, gesprochen vom Autor Hermann Bohlen selbst, der Schauspieler Gustav Peter Wöhler, die Schauspielerin Mira Parteke und der Toningenieur Matthias Mayer. Bei den ARD-Hörspieltagen 2015 wurde das Stück als Live-Hörspiel auf die Bühne gebracht. Sie hören hier jetzt die Studioversion mit einem Auftakt, der aus der Karlsruher Live-Aufführung stammt. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Schalltot oder lebendig. Dies ist eine Lehrveranstaltung. Ja, lassen Sie sich vom Titel nicht irre machen. Da steckt zwar die Formel des Steckbriefs drin, aber nur deshalb, weil... Sie haben aber nicht gesagt, läuft. Können Sie mich teilhaben lassen? Moment, Herr Fleischmann. Jetzt scheiß die Matte zusammen. Sie müssen mir schon sagen, wenn ich aufnehmen soll. Hallo. Hallo? Hören Sie mich? Ja, tut mir leid, das wusste wir ich haben ja noch eine stehende Welle, entschuldigen Sie. Oh. Also aufnehmen jetzt, ab jetzt, ne? Wenn Sie mit mir weiterarbeiten wollen, Matze, bitte ich Sie, ununterbrochen aufzunehmen. Haben Sie das drauf? Jetzt habe ich es verstanden. Immer mit denselben Leuten arbeiten, alles andere hält nur auf. Ist bei Ihnen Rohrbruch? Und wenn nachher Bildschirmpause ist? Ja, dann ist ja keiner da. Hallo? Pardon, wir haben gerade hier noch wieder ein technisches Problem. Matze, ich hab doch gesagt, Sie sollen nicht mit Scheiße abgreifen! Ja. Okay, die Haltung und so, das ist alles sehr schön. Peter, ist doch sehr überzeugend, oder? Ja, unbedingt weiter so. Gut. Herr Fleischmann, wenn ich Sie eben doch noch unterbrochen habe, dann nicht, weil es nicht tastend genug war, sondern weil Sie den Text ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich noch nicht ganz verstanden haben. Folglich konnten Sie ihn auch nicht dem Hörer verständlich machen. Ja, also mir ist nicht klar, was man an dem Text nicht verstehen kann. Naja. Hau ab, Tinnitus, das nervt. Dass er ab einem bestimmten Punkt nicht mehr assoziierend ist, sondern den Weg des Blicks durch die Ecke beschreibt. Bring ihm Pottkaffee und einen Keks, er ist unterzuckert, Mann. Ich jetzt, oder was? Also bis, das musst du erstmal schärfen, dein trübes Ei. Da konnte ich Hubert gut folgen. Bloß jetzt kommt's. Bones, der Blick in drei Sätzen vom Fußboden ins Eck. Da folgt der Text der Bewegung der Augen. Was kostet jetzt auch nicht die Sterilisation beim Kater? Machen Sie bitte nochmal ab. Bones, der Blick. Bones. Bounced heißt es. Bitte? Das denke ich aber auch. Bounced heißt es. Gleich mal einen reingewirkt. Na los, klären, Matze. Rufen Sie die ARD-Aussprachedatenbank an. Ja, mach ich. Bounced, also wirklich. Was denn mit dem Anfang des Takes? Kleinen Moment. Den haben wir doch noch nicht schalltot. Na, heißt das, Sie haben ihn lebendig? Alles in Ordnung da drüben. Ja, klar, lebendig ist mitgelaufen. Ach so! Alles in Ordnung bei Ihnen? Was? Herr Fleischmann, lebendig ist mitgelaufen. Das heißt... Ja? Kleinen Moment. Schmeiß dich ja raus, wenn Sie hier weiter Ihr Butterbrot essen. Ach so. Wir haben... Okay, Moment. Sie mitgeschnitten, aber... Ja. Das hat's noch nicht gegeben. Und läuft. Das hat's noch nicht gegeben. Voll der Schocker, tiefer Ton. Ja, da ist Musik drin. Ich höre Posaunen. Macht nichts. Und jetzt hat die Mutter Muttgeruch. Ah ja. Das hat's noch nicht gegeben. Voll der Schocker, tiefer Ton. Ja, da ist Musik drin. Ich höre Posaunen. Ja, jetzt ist die Mama da. Prima. Und er hat sein Handy Hallo, an. Hallo, das ist... Test, Test, okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Das ist eine Überraschung. Hallo, Frau Lüders. Hallo, Frau Lüders. Ja, hallo. Frau Fleischmann, den Abschnitt haben wir jetzt ganz schön dynamisiert. Bitte, ich habe Sie jetzt eben nicht verstanden. Nachher machen wir aber nochmal 20 Durchgänge, dann ist die Sache im Kasten, ja? Ja. Atmen Sie durch. Du sitzt Gold. Ach, jetzt weiß ich's. Was? Wie hieß das? Das haben wir zusammen gedreht in Wiesbaden. Hallo. Hallo. Na? Das war Wiesbaden. ZDF. Nee, ZDF war das. Tatort? Nee, Tatort. Sie dürfen sich mal kurz beschnuppern. Ja. Gut. ZDF. Außerdem Tatort ist doch gar nicht ZDF. ARD. Atmen Sie weiter. Atmen Sie. Okay, Test, Test, 1, 2, 1, 2. Oh, mein Mikro ist eben nicht an. Nee, ich glaube nicht. Da stimmt. Ach, das Bild wollte ich sowieso abhängen. Tolle Hose hast du. Danke. Hühü. Hier sind doch keine Pferde. Ach so, Frau Lüders, das ist jetzt vom Autor nicht als Hü gemeint, sondern eher so Hö. Danke. In einer hellblauen Kortjeans, die ihren Po recht knackig zur Schau stellt, spaziert Valerie in Huberts Wohnung hinein. Mensch, Valerie, dass du gekommen bist. Echt eine Überraschung. Freu. Dazu trägt sie eine Bluse mit Motiven aus Traum der Roten Kammer. Paradiesvögel mit langen Schwanzfedern springen von einem Strauch herab und picken im Rücken des Seemanns die Körner aus der Erde. Kann ich dir was abnehmen? Stimmt, ich hab dir ja was mit... Ich fahr Sickvieh. Mist. Sie fahr ich Fixi. Ich fahr Fixi. Ohne Bremse? Nee. Sie Fixi wie. Fahr Fixi. Fahr wie Fixi. Ja. Alles klar. Fahr sie Fickvieh. Jetzt sag doch mal, bist du nun oder bist du nicht mit ihm auf seinem Motorrad gesessen? Denkst du schon wieder an Hubert? Rudolf hat mir sein Leder gezeigt, seine Sitzbank. Wie das schon klingt, seine Sitzbank gezeigt. Wie macht man denn das? Man geht ran, guckt sie sich an. Weil Rudolf drauf bestand, habe ich einmal dran gerochen. Keine Probefahrt, nichts. Fixi. Oh Gott, da bin ich aber... Moment. Ich dachte schon... Mach dich doch mal nicht so klein. Einen Moment, Herr Fleischmann. Ja. Ich spür was. Bisschen macht mir das Angst. Was? Das Rohr. Valerie. Hast du das eben gehört? Valerie! Das Rohr! Tja. Ich saß eines Morgens beim Kaffeeschlürfen in der Küche, als ich meinen Blick in dieser Ecke verfing. Statt aus dem Fenster in den belebten Hinterhof zu schauen, mit einer prächtigen Weide darin, sah ich etwas tiefer in diese Ecke. Was ist denn mit dieser Ecke? Chet Baker 1954 und sein Quartett mit dem Pianisten Russ Freeman, der sich in dieser Band um alle musikalischen und organisatorischen Belange kümmerte. Das Liebeslied My Funny Valentine kann also auch von einem Mann gesungen werden. Valentine ist auch als weiblicher Vorname gebräuchlich, wenn auch selten. Tatsächlich hatte kein Geringerer als Frank Sinatra es im Vorjahr vorgemacht. In einem sehr aufwendigen, streichersatten Arrangement hatte er das plötzlich populär gewordene Stück aufgegriffen. Und für Chet Baker... aus diesem diesen Cool-Jazz-Jahren, auch das eine ganz individuelle Interpretation dieses Songs, der damals gerade erst im Begriff